Ich finde Diakonie ziemlich wichtig. Ja? Wie könntest du das vorstellen? Wie soll das aussehen? Erfahrung machen, dass die Menschen manchmal bringt, auch einfach im Gottesdienst da sein zu können und wissen, dass sie jetzt hier angenommen sind, aber einfach mehr bei Leuten zu sein, Louis hier in Darmstadt was? Ja. Okay. Gut, und wenn du zum Louis gehst, was machst du dann mit denen? Mit dem Reden. Bist du dann nicht schon wieder passiv? Ja. Komm, spiel drum, wir sind da und Ideen für dich. Ich würde mir einen klaren Ausschlag Richtung Kolonial wünschen. Weil ich schon träume vom Gedanken von meiner echten Lebensgemeinschaft. Dann schon fast klösterlich. Nicht klösterlich, aber halt weg von dem Sonntagsding, sondern es echt wieder das echt zum Lifestyle wird. Zum Beispiel. Persönlich kann gerade mit den beiden Sachen von Liturgie und Predigt und so nicht viel anfangen im Moment. Irgendwie, dass ich auch so von Gottesdienst an sich meistens nicht viel rausziehen kann und eigentlich mir denke, Begegnung mit Gott findet auch viel mehr statt, indem ich einfach mit Leuten was Neues mache oder indem ich mit Kopf oder auch Konzerte gehe oder so. Von dem her, oder dann auch ja, aktiv bin im sozialen Bereich als Gemeinde und da auch was verändern kann, was bewegen kann und Einfluss, positiven Einfluss habe. Und von dem her finde ich persönlich die beiden Sachen, die beiden sind sehr wichtig zu nehmen. Also würde ich hier einordnen. Ja. Okay. Also ich finde die Spazier auch im Moment für mich, weiß ich nicht, das Wichtigste, was ich gerne hätte, wäre eigentlich wieder mehr Liturgie. Also wenn ich das was für den Kinder mit dem Kopf. Du meinst noch mehr Liturgie? Was? Du meinst noch mehr Liturgie? Das wäre gleichzeitig auch nicht so breit gewesen. Warum nicht? Ich bin verabredet. Achso. Ich dachte, dass mehr, ja, eigentlich mehr mit Fleisch und Spiel sind. Jetzt sind ja zum Gottesdienst so dass die beiden natürlich nach Gottesdienst riechen, ist klar, ja. Also Liturgie und Maturie. Also das meine ich gar nicht. Das sind Teile des Gottesdienstes. Ja. Und man kann im Gottesdienst durchaus diakonisch sein. Äußerst sogar. Wir haben in Kronach das immer so gemacht, dass wir, wenn wir dann mal Abendmahl Gottesdienst hatten, was nicht so häufig vorkam, dann war das so natürlich die ganz normale Abendmahlsfeier mit ganz nüchtern, so mit Brot und Wein und jeder gibt ein bisschen und jeder einen Schluck und danach haben wir aufgetischt. Jeder hat was mitgebracht und dann haben wir die Leute, so, was wir halt in der Stadt aufgelesen haben, dazugeholt zum Essen. Das waren super geile Gottesdienste. War der Hammer, sowohl vom Ablauf her und dann danach einfach, das ging dann über in die Diakonie, weil wir uns um die gekümmert haben, aber dann war die Kolonie ja ganz stark plötzlich, weil wir halt untereinander da waren und haben gegessen und gelacht und das war super geil. Ja, also deswegen kann der Gottesdienst äußerst diakonisch sein und Kolonie ist der Gottesdienst auch immer, weil man sich trifft, weil man beieinander ist. Aber es hat ja eben nicht nur den Gottesdienst zum Inhalt, sondern Liturgie findet da, wie du sonst außerhalb des Gottesdienstes stehst. Liturgia. Weil Liturgie ist zugelegt Liturgia, also die Verehrung Gottes einfach. Du hast mir heute gar nichts gesagt da drin. Nö, gern reden. Noch Ideen? Ich habe eine Frage. So. Bitte. Was kann ich mir, also muss so für den Martyrius, ich möchte das klar als halt, kann ich das Wunder auch verstehen, wenn ich quasi irgendwo unterwegs bin und ich auch in irgendwelchen Clubs oder so und da mit den Leuten über meinen Glauben ins Gespräch kann? Das ist definitiv Martyria, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Verkündigung. Ja, aber er hat gesagt, Verkündigung und eigentlich Martyros, das war der Prediger gewesen in der alten Gemeinde. Ja, der Zeugnis ablegt. Martyros, Märtyrer kommt ja daher, der Zeugnis ablegt für seinen Glauben. Bitte? Also, ist es dann so ein Hoffnungsbisschen schon irgendwo lesen? Ja, kann auch sein. Ich bin schon ja, cool. Also nicht so, ja, also irgendwie mein ganzes Leben als christliches Kind, ja, habe ich irgendwie 10.000 Predigten gehört und da ständig irgendwie so Andachten praktisch, also Predigt als Andacht über 1.000 Themen hat. Immer wieder, ja, 100% Christ, ja, gibt dein Leben mal wieder ganz Jesus, kannst Gott vertrauen, Gott liebt dich, bla bla bla. Aber was mir irgendwie total fehlt und was ich nie so richtig mitbekommen habe, ist einfach mal einfach total an der Bibel bleiben und einfach ein Buch einfach mal zum Beispiel durchmachen oder so sich dann auch irgendwie in der Woche treffen oder was weiß ich. Weil irgendwie mir fehlt die Bibel total irgendwie. Also natürlich geht es immer um die Bibel, aber es geht immer auch also ja um was man damit in seinem Leben erlebt hat, aber da geht es halt immer um eine Bibelstelle oder so, dann war es so. Ich finde das auch sehr krass, wie gibt es, ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es wäre schon wegen dieser Gemeinde gezogen. Deswegen habe ich es noch. Okay. Also die Analyse kommt noch. Ja, wir sind heute nicht bei Gemeinde, das ist der zweite Schritt. Natürlich, ich denke die ganze Zeit am Stand mit dem Herrn. Lehre gehört auf jeden Fall in die Materie mit rein und im Moment machen wir nichts anderes. Ja? Mhm. Also es ist biblisch, es sind vier biblische Begriffe. Also, ja. Ja, war in einem anderen Buch durch, aber sie sind genau das, was gemeint wird, konstituiert in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Ja, und ich wollte nochmal hier beipflichten, also auf jeden Fall mehr Lebensgemeinschaft. Mhm. Also ich meine, die Christen, also die ersten Christen haben ja immer alles geteilt und also waren ja auch nicht nur Sonntag zusammen, sondern halt ständig und haben auch draußen gepredigt, haben für die Witwen da und so gesorgt, halt irgendwie, wie gesagt, haben, ja, so und so läuft es, der Stephanus oder wie auch immer heißt, der macht es und so. Mhm. Und da, ich weiß nicht, da war irgendwie so ein gemeinsames, wir sind einander verantwortlich, wir sind einander verpflichtet, irgendwie aufeinander aufzupassen und ja. Und es gab irgendwie nicht so viel Zweifel an der Ordnung auch von der Gemeinde. Mhm. Und so. Also da gab es nicht so, ja, aber ich will das jetzt so machen und wenn ich das nicht so machen, dann läuft es. Ja, also da war irgendwie mehr Einheit drin. Okay, da brauchst du vielleicht doch einen Lassen. Wo du vorhin, was sagtest zur Lehre und Predigt, ich glaube, es gibt hier so zwei Lager, die Leute, die sagen, mir gehen Predigen total auf den Sack. Ich kann da nichts mit anfangen, geht mir nur auf die Nerven. Es gibt die anderen Leute, die absolut nicht darauf verzichten wollen, ich glaube. Da muss man dann auch wirklich aufpassen, dass man sich gegenseitig behindert. Mhm. Dass man die Sache halt offen genug gestaltet, dass jeder sich da drauf ziehen kann, was er braucht. Und gebt Acht, wir haben natürlich unseren Buckel von Kirchengeschichte auf uns liegen. Dass wenn wir Martyria hören, hören wir sofort gepredigt. Ja. Ja. Und in der alten Kirche war das nie so. Also dieses, was so eine auf die Kanzel stellt sich 20 Minuten oder eine halbe Stunde lang, ist reformatorisches Erbe. Das haben wir von Luther geknackt. Ja. Und das war vorher nicht so. Da war die Martyria ganz viel zum Beispiel Liturgie, das ist im Kloster, wenn ich da bin, erlebe ich das einmal, die beten in der Woche einmal den ganzen Psalter durch. Ja? In einer Woche haben die 150 Psalmen durchgebetet und das ist ganz viel Maturia. Du betest nichts anderes als Bibeltext. Und dann haut sich aber beim Beten so um, weil ein Psalm jetzt hängen bleibt, du hast vielleicht schon tausendmal gelesen, aber an dem Tag, zu der Stunde, in dem Ort, haut es dich um und das liegt dir um die Ohren und denkst, egal, Gott spricht. Ja. Und das hängt zusammen. Also Predigt heißt nicht immer, dass sich einer vorne hinstellt und seine Weisheiten ablässt, sondern dass wir Gottes Wort hören. Ja. Dass es jemand verkündigt, dass es, wie wir es hier auch gemacht haben damals, als ich das erste Mal hier war, haben wir das mit dem Psalmenschreiben gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Und da hat doch dieser, wie heißt der? Der etwas fülligere Matthias. Doch da diesen Psalm abgelassen, der mir heute noch im Ohr klingt, den fand ich so geil. Und das war meiner Meinung nach Martyria, definitiv. Ja. Und warum ich das hier so ausgelegt habe und warum es da bitte in euren Köpfen bleibt hoffentlich, ist so, ich habe euch vorhin gesagt, bei der Struktur, es braucht vier Grundbereiche in einer Gemeinde, neben der Leitung. Und die sind auch hier abgebildet. Die Martyria ist der Predigtdienst. Aber predige jetzt nicht in dem, was ich gerade gesagt habe, dass nur einer 20 Minuten labert, was Sache ist, sondern dass sich jemand darum kümmert, dass es weitergeht, dass Leute Wort Gottes hören, dass sie gelehrt werden, wie du sagst, dass sie es begreifen in der Bibel. Ja. Der Seelsorgebereich ist die Diakonie. Und die Seelsorge nicht eng geknüpft, dass man jetzt ein therapeutisches Gespräch mit jemandem führt, sondern Seelsorge in dem Sinne, man kümmert sich um die Seelen. Ob sie was zu essen haben, ob sie warm zugedeckt sind nachts, ob sie einen Rausch ausschlafen können oder ob sie ihren Frust, den sie auf der Seele haben, ablabern dürfen. Die Koinonia ist, ich greife einen Begriff wieder auf, ist die Logistik. Kriegt die Gemeinde hin, einen Rahmen zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Und das sind viele Äußerlichkeiten zunächst mal. Und die Liturgie ist der Lobpreisbereich. Und das ist das innere Wesen einer Gemeinde. Das ist das, was die Gemeinde aufrechterhält, diese vier Pfeiler. Und ich habe es dann noch versucht, theologisch zu machen. Das ist einfach zu weit noch. Ich könnte es dann auch noch trinitarisch erklären. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die wirken ja verschiedentlich in der Gemeinde. Und dann könnten wir das hier festmachen, aber das lasse ich jetzt weg, das wird zu weit führen. Okay. Dann würde ich das Kapitel zu Ende machen. Fragen dazu? Beschwerden? Okay. Meinst du, der ist ja danach nicht so, oder? Ja. Aber Mission funktioniert ja nie ohne Diakonie. Ich kann einem hungrigen Negerlein nicht vom Herrn Jesus erzählen, wenn es an Hunger stirbt. Und das ist ja da das Programm der Freaks gewesen. Wenn ihr euch an die ganz alten Flyer erinnern könnt, dann den. Na, der Papst ist noch böse, dass wir das auch sagen. Ehrlich gesagt. Da stand das ja drauf, wir sind in erster Linie. Für die, ich krieg's nicht mehr hin. Auf jeden Fall für die da, die am Arsch sind und so weiter. Die kaputten. Die kaputten. Die kaputten und ja. Ausgestürzten in unserer Gesellschaft. Genau. Sag ruhig laut, was? Ich stelle für mich fest, so Gemeinschaft und Diakonie ist für mich irgendwie klar und wichtig, da kann ich mir konkret was darüber vorstellen. Ja. Aber gerade wie du vorhin sagtest, so, bei der Theologie denke ich irgendwie an Lobpreis und Gebetsgemeinschaft und bei dem einen irgendwie Predigt und Gottesdienst sind für mich beides momentan sehr negativ besetzte Worte, wo ich sage, so diese beiden Elemente würde ich gerne für mich irgendwie mit neuen Inhalt sehen. Ich glaube, das Negative ist, dass man, also unter Predigt einfach eben nur versteht, dass man ja, das geht. Und unter Lobpreis nur versteht, dass man jemand das gut versteht und ein Lobpreislied geht. Thank you. Magst du zu, bitte? Achso, ja. Wobei ich das immer gefährlich finde, jetzt die klassischen immer noch offen. Lehrreformen auch von selbst immer zu verurteilen. Längst durch die Tür. Es gibt viel mehr, aber man beschränkt sich immer. Natürlich, ja, genau. Das muss sein. Ja. Und man versteht unter Lobpreis halt nur die Lobpreislieder, die man hat, und die Musik dazu. Geht nicht. Dann ist es wurscht. Ja. Ja, ich denke, es liegt gerade bei Liturgie oder bei dieser Gottesverehrung, dass da auch jeder seine Form findet, wie er das Christian möchte tun kann. Und wie seine Gemeinde findet. Es geht jetzt nicht bloß wieder um mich, weil dann würde ich voll und nie ausgeblendet sein, sondern wie ich das Gemeinde schaffe. Und dann braucht halt einfach ein paar Leute, die innovativ sind, die Ideen haben, die Bock drauf haben, was Neues zu entwickeln. Ich kenne Stuttgart halt sehr gut und die Stuttgarter sind da wirklich, haben da Ideen und das ist sehr geil zu erleben. Es bleibt immer an diesen vier Begriffen hängen. Wie sich das variiert, ist erstaunlich. Und welche Weite das natürlich auch hat. Ja. Und so. Also wenn du das neu belegen willst für dich, dann mach das. Dann schreib dich auch auf und sag, okay, die Idee habe ich. Aber du kannst sie nicht ausblenden. Wenn du dann nur Koinonia und Diakonie hast, dann bist du die Bahnhofsmission. Ja, das wäre auch noch wichtig. Was bist du denn dann? Amnesty International oder so. Ohne es schlecht machen zu wollen, darum geht es gar nicht. Aber bist du ein humanistischer Verein. So. Okay, ich lasse die mal vier liegen, können wir mal drauf gucken. Drittes Kapitel und das letzte damit, Bilder aus der Bibel, mit die ich euch einmal schnell durchgehen wollen würde. Du hast jetzt schon eins angeschnitten, diese Liebesgemeinschaft aus der Apostelgeschichte, aber da kommen wir noch drauf. Machen wir das jetzt oder lassen wir das? Das erste und das wichtigste Bild, was mir immer einfällt, wenn man an Gemeinde denkt, ist dann aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14, der Leib Christi. Wir reden davon, okay, die Kirche, die Gemeinde ist ein Leib mit vielen, vielen Gliedern und die vielen Glieder haben ihre Aufgaben. Und wir machen einen Fehler oft, dass wir entweder das Kapitel 12 isoliert für uns lesen oder das Kapitel 13 isoliert für uns lesen. Da geht es um die Liebe, wunderbar. Kapitel 13 ist ganz herrlich und das Kapitel 14 für sich liest. Die drei Kapitel gehören unbedingt zusammen. 12, das Bild vom Leib, Kapitel 13 ist die Rede, dieses hohe Lied, wie es ja heißt, auf die Liebe, weil Paulus sagt, ihr könnt noch so geile Gaben in der Gemeinde haben. In eurer Gemeinde kann es lobpreistechnisch, logistisch technisch, tralala, es kann so geil abgehen, ihr könnt vollmächtigste Prediger haben, wenn ihr euch nicht lieben müsst, genau. Und das Kapitel 14 dann mit der Einordnung dieser Gaben. Dass es wichtig ist, dass ich eine der Sprachen begabt ist und die Glossolalie als Gabe hat vom Herrn, sich nicht hinstellen kann, sondern ich bin mehr Christ als du. Hallo. Oder dass der Prophet anfängt zu sagen, Gott hat mir gesagt, dass du, lieber Herr Pastor, Vollidiot bist, dich säge jetzt hiermit ab. Kann er nicht. Leib mit Gewalt. Mirko, mein Gott, sollen wir ein paar Minuten Pause machen, bis der Rest eintrudelt? 5 vor 5. Oder schon 5 nach 5 weitermachen und dann halt. Wir werden wahrscheinlich alle weg. Wir machen einfach weiter, ja. Vielleicht, wenn wir es jetzt so gucken, wenn die Leute kommen, man kann auch die Leute ruhig reinkommen lassen. Ja. Also dass wir halt irgendwie. Bitte weitermachen. Und in Kapitel 14 diese Sache mit dem Ding, dass halt die einen die bestimmte Gaben höher achten als andere und dementsprechend sich in der Gemeinde verhalten. Der Leib Christi, es geht darum, dass es gleichberechtigt ist. Wie Paulus sagt, der Fuß kann nicht zum Auge sagen, ich bin mehr wieder als du, ich kriege jetzt die Bibel nicht genau hin, aber ihr wisst, was ich meine, so diese Ausgrenzung und Abgrenzung und Überbewertung und Unterbewertung der einzelnen Sachen. Und wir machen das intuitiv alle. Und deshalb Blödsinn. Das Mädel oder der Junge, der das Klo putzt, ist an der Gemeinde genauso viel wie der, der vorne steht und predigt. Das Problem ist, dass das Mädel, das das Klo scheuert, nie sieht, den, der vorne labert und Weisheiten von sich gibt, den sieht jeder. Und guckt euch mal selber an und schaut in euer Herz, welches Amt strebt ihr denn eigentlich an? Sagt ihr so in eurem Innersten und beim Beten, also, oh, da hätte ich so Bock drauf, das Klo zu putzen. Ja, ich. Cool. Übrigens, der Königsjob. Bitte? Nee, wir haben eher so in unserem Hirn so wegen der narzisstischen Anflüge, dass wir sagen, irgendwann predige ich in München und Olympiastadion und 60.000 Leute jubeln mir zu und gehen auf die Knie und bekehren sich zum Herrn. Ja? Also das hatte ich so in meinem dass wir Wertigkeiten ansetzen. Und Paulus will es doch genau zertrümmern, wenn wir das Gegenteil erreichen. Er sagt, darum geht es gar nicht. Schaut euch dann Jesus an, schreibt den Philipperbrief. Philipper 2, dieser Hymnus. Seid untereinander gesinnt, wie Christus es war, der es nicht für eine Schande hielt, obwohl er Gott gleich war, zu beten wie wir. Und er entäußerte sich selbst und wurde wie ein Mensch, wie ein Sklave und so weiter. Unser christliches Leben ist kein Aufstieg zum kleinen Billy Graham, sondern unser christliches Leben ist ein Abstieg dahin, wo Jesus hängt und zerblutet und er stirbt. Ja? Ein Christ werden heißt nicht, ja, wir werden die Helden, sondern ein Christ werden heißt, ich werde gekreuzigt. Es geht in die andere Richtung. Weil, wenn wir da unten sind, dann werden wir mit ihm auferstehen. Das ist das Entscheidende. Und auf dem Freakstock sind wir die Leute immer, die Sibylle aus München, die den Kloputzbereich leitet, ist für mich die geilste Frau auf dem ganzen Freakstock. Und jedes Mal sage ich zu dem Mädel, du hast den Königsjob hier. Du hast die Scheiße weg, hat Jesus auch gemacht. Und dann ist er noch so wegen als sehr giebelliche, aber unheimlich demütige Person, ich finde dich so den Hammer. Und das ist die richtige Frau an dem Tag. Und ohne sie würde es gerne anders auf dich schon ausschauen. Diese Idee davon, dass die Gemeinde Leib ist, geht aber noch weiter. Wir sind im Kleinen, darin, dass wir unsere Gemeinde zusammenhalten und jeder das einbringen darf und einbringen kann, was er kann und möchte. Aber wir sind als Gemeinde auch Teil des großen Leibes. Es gibt nämlich nicht 500.000 Leiber, Jesus gibt nämlich nur einen einzigen. Und somit seid ihr als Jüdisches Darmstadt Teil des Leibes hier in der Stadt. Und die Gemeinde hier in Darmstadt ist Teil der Gemeinde in Mitteldeutschland und so weiter. Und wir sind ein Teil an diesem riesengroßen Leib und seiner Kirche, die, wie es im Matthäus-Evangelium steht, von der Hölle ihren Pforten niemals überwunden werden wird. Und das ist doch geil. Ich finde es ziemlich geil. Dass die kirchlichen Strukturen den Bach runtergehen, ist mir relativ wurscht. Aber dass wir als Christen an diesem Jesus dranhängen und an seinem Leib, weil er das Haupt ist, wie es im Kolosserbrief steht, dranhängen, das finde ich extrem geil. Und ich habe es in Rom erlebt, ich war vor ein paar Wochen, habe da einen Papst getroffen und so weiter. Es war ökumenische Veranstaltung mit allen möglichen Konfessionen, Orthodoxe, Katholiken, Baptisten, Pfingstler, ich war als einziger Jesus, glaube ich, dabei, aber halt als Lutheraner, die Lutheraner waren da, die Reformierten waren da und alles, was das deckt. Tiergarten Gottes hätten. Und ich kann euch sagen, man erkennt sich als Christen. So gab es dann nämlich welche, die waren halt Theologen und so weiter, also ich weiß nicht, ob die den Hahn kennen, keine Ahnung. Aber man erkennt sich untereinander die, wo ich wusste, die jemanden haben. War so krass, dass so ein Mädel zum Beispiel oder wo Leute, die auch wesentlich älter sind, man erkennt sich. Und das hat sich immer so ergeben, das waren so runde Tische zum Essen. Ich sage es immer, weil man sich so sieht und anguckt und weiß, aha, okay, das ist nämlich hin. Immer mit Tschüss und Danke. Ganz egal, welche Konfession. Man erkennt es. Aber das ist geil, das mitzukriegen. Die anderen, das liberale Pakt, das ging mit mir auf den Sack. Ja, ist so. Aber so diese paar Leute, die Jesus genannt haben, ohne dass ich mir jetzt selber beibringen könnte, dass ich nicht. Das ist das, was ich träume als Leib Christi, dass wir einander bereichern, dass wir einander dienen, dass wir einander zuhören, dass wir einander lehren, dass wir einander im Gebet einstehen und dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Das ist der Leib. Das ist das, was Paulus träumt. Okay, das zweite Bild ist das Volk Gottes. Wir waren jetzt auf der Gemeindeebene. Wir waren jetzt wirklich auf dieser Gemeindeebene, die vollkommen vertikal ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir füreinander da sind, dass wir tralala. Ja? Aber Volk Gottes ist ein Begriff, der vollkommen nach oben ausgerichtet ist, nach Gott hin. Und das Volk Gottes ist ein Begriff, der im Alten Testament hauptsächlich vorkommt. Ihr kennt da wahrscheinlich alle meisten gerne Geschichten mit dem Auszug aus Israel. Ja, aus Ägypten, das hält nicht. Also Ägypten. Also. Hätte keiner gemerkt, wenn ich es nicht gesagt hätte. aus Ägypten. Und da ist immer wieder die Rede davon, das Volk Gottes ging durch die Wüste, das Volk Gottes, tralala, das Volk Gottes ging da. Es kommt im Neuen Testament ab und an vor, aber hauptsächlich ist alles Testament von diesem Begriff voll. Und wenn man sich dann aber durchliest, ist immer wieder diese Ausrichtung auf Gottes Wichtige. Gar nicht so, wie die sich untereinander verstanden haben, darum ging es gar nicht. Weil eh klar war, die waren alle miteinander verwandt. 12 Stämme und so weiter. Aber Volk Gottes ist ein Begriff, der nach oben ausgerichtet ist. Gott ist das Gegenüber dieses Subjekts. Gott ist das Gegenüber dieser Gruppe. Gott ist der, auf den man sich ausrichtet. Und es gibt da so diese ganz geilen Geschichten im Alten Testament. Und je mehr ich mich so einwusel, desto mehr fange ich an zu lieben. So ganz banale Stellen, wo das Volk sich auch gedacht, wären wir doch in Ägypten an den Fleischtöpfen geblieben. Nur weil es uns gerade nicht schlecht geht. Also boah, dieses Ding, sich auf Gott auszurichten. Zorn oder liebevoll? Motzend oder dankend? Wie auch immer. Aber sie haben sich auf Gott ausgerichtet. Das ganze Alte Testament, die Psalmen, guckt euch die Psalmen an. Der eine ist eine Lobhudelei an den Herrn. Und der andere versohlt den Herrn so den Arsch, dass alles zu spät ist, weil er einfach die Schnauze voll hat vom Leben, weil er die Schnauze voll hat davon, wie es ihm geht, und dass er die anderen sieht, denen die nicht kennen, so gut er hier leben. Also Klage und Lob, Bitte und alles, also das ist auf Gott ausgerichtet. Das ist das Bild für das Volk Gottes, dass es darum geht. Hi. Zu spät. Wo sind die genervten Blicke? Herzlich willkommen, sucht euch einen Platz. Wir sind halt schon mittendrin, aber. Ja. Volk Gottes bedeutet aber auch, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dass man gemeinsam Höhen und Tiefen durchmacht. Dass man gemeinsam Dinge erlebt und auch durchlebt, die man halt miteinander auszuhalten hat. Volk Gottes ist insofern der Begriff, der eine andere Schlagseite der Gemeinde zeichnet, weil er keine Struktur vorgibt, sondern einfach nur Volk, einfach nur Haufen, einfach nur die Leute, die zu uns kommen. Noch da? Ja. Okay, zwei Sachen. Der dritte ist dann Apostelgeschichte 1 und 2. Bild der Liebesgemeinschaft, der Gemeinde, der Urgemeinde. Ich traue mich euch ein wenig zu zertrümmern, dieses idealisierte Bild von der Urgemeinde. Schön, bitte. Ja, war nie so. Also es war wahrscheinlich ein paar Wochen lang so, aber wahrscheinlich nicht wirklich lang. Die Gemeinde hat funktioniert als Gemeinde, natürlich. Die Gemeinde war Gütergemeinschaft, ja, aber ihr merkt ja schon selbst in der Apostelgeschichte, dass die beiden, die dann tot umfallen, wie heißen sie? Dankeschön. Sich an diese Gütergemeinschaft schon immer so gehalten haben. Ja. Also dieses Ziel, was wir alle im Kopf haben, dass die Bibel ein Gemeindebild zeichnet, wo wir alle hin müssen, ist für mich eher immer ein Bild dafür, wie es im Reich Gottes sein wird. Ja. Ein großer Theologe aus Frankreich hat auch gesagt, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt, sie kommen in die Kirche. Und die katholische Kirche sagt, und das war das, was ich jetzt immer mehr begreife, also das nämlich heißt, die im Alten Testament, im Römerbrief hast du einmal, dass der Heilige Geist das Unterpfand unserer Seligkeit ist. Dass der Heilige Geist quasi so der Vorgeschmack dafür ist, wie es im Himmel sein wird. Und so verstehe ich die Kirche, so verstehe ich die Gemeinde, so verstehe ich uns als Jesuskrieg, dass wir Vorgeschmack von dem sind, wie es im Himmel sein wird. Wir sind es noch nicht, wir sehen das Reich Gottes noch nicht, deswegen gibt es Gnatsch und Bratsch und Salala. Aber wir weisen darauf hin, wir sind dieser Vorgeschmack, ja, bleibe ich bei dem Wort. Vorgeschmack darauf, wie es sein wird. Und so ist, glaube ich, hat diese Sache in der Apostelgeschichte gemeint. So wie es da steht, so wird es sein. So wie es da steht, so könnte es sein. Und so wie es da steht, so beten wir, so hoffen wir. Und das werden wir erleben. Genau. Ich weiß nicht, wie weit ihr es hier in Darmstadt verwirklicht, diese Liebesgemeinschaft. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es hinkriegt, dass ihr ein Stück weit Gütergemeinschaft habt. Ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, wenn ihr so Worte hört, eine Frage des anderen lasst. Und wenn dich einer bittet, geh eine Meile mit ihm, dann geh zwei mit ihm. Und ich könnte noch mehr aufzählen. Lass es aber, wie es damit geht, schafft ihr es? Wahrscheinlich nicht. Aber ich bitte euch, gerade weil ich es nicht schaffe, verzweifelt nicht dran. Und sonst, ach, damals war alles viel besser. Ist cool, bleibt so. Entspannt euch. Jesus verwirklicht es in euch. Traut ihm zu. Macht keinen Krampf daraus. Lest immer wieder mal diese Stelle durch und sagt, geil, Herr, ich will dahin. Aber macht nie den Fehler, dass ihr aus diesem Ideal, was ihr begreift, das, was ihr erlebt, vollkommen abwertet. Verstanden? Dass aus dem Ideal, was ihr da erlebt, was ihr da lest, nicht die Wirklichkeit einfach nur schlecht macht. Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Und dann das vierte Bild. Und damit schließe ich den Kreis, weil wir dann wieder in dem Ding sind, Autorität und Gehorsam. Das vierte Bild, was mir jetzt auf Anhieb hin einfiel, war, was Jesus selber zeichnet in Johannes 10, das Bild von der Herde. Vom guten Hirten und von der Herde. Da ist einer, der diesen belämmerten Lämmern gegenübersteht, sie ruft und die ihn hören, wissen genau, wer es ist. Bild von der Hebe. Da ist aber immer so dieses, es gibt Leitung, es gibt Gehorsam. Es gibt Leute, die vorangehen und es gibt Leute, die folgen. Es gibt Menschen, die wissen, wo es hingeht und die anderen, die wild um sich herum gucken, aber hauptsächlich die schauen auf den. Ja? Und bei dem Bild habe ich erst schon mal begriffen, was es heißt. Ich weiß gar nicht, wo ich den Satz her habe, aber das ist das, was ich durch dieses Bild verstanden habe. Führe in der Gemeinde, führe oder folge, aber steht bloß nicht im Weg um. Ja, und da sind wir am Anfang von dem. Was ist Leitung, was ist Gehorsam? Was ist missbrauchte Leitung, was ist falsche Gehorsam? Das kommen wir durch. Weil es darum geht, dass ihr die Stimme des Hirten hört, dass ihr begreift in eurem Herzen, das, was er sagt, ist richtig und ich habe zu folgen, das, was er sagt, ist falsch. Und ich sage, nein, so nicht. Die meinen, die mich kennen, kennen meine Stimme. Das sagt Jesus in Johannes 10. Denn ich bin gekommen, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10. Und jetzt fällt das. Fragen dazu, Anmerkungen, Ideen, Ergänzungen. also mit dem, was du gesagt hast, Stimme des vierten Hörten, hast du erstmal den vierten der Gemeinde gemeint. Also das ist nicht jetzt Jesus, sondern du hast gemeint, also ich weiß nicht, man weiß ja so, dass wenn man durch diesen Hirten die Stimme Jesu hört, dann folgt man, und wenn man nicht durch den Hirten die Stimme Jesu hört, dann sagt man, nee, die Stimme kennt mich, ich kenne es nicht. Du erst mal, was ich sage. Der Hirte in der Gemeinde repräsentiert Jesus. Ja. Ja? Davon gehen wir zunächst einmal aus. Ja. Wenn aber dieser Hirte, der ja selber Lamm Gottes ist, oder Schaf Gottes, sagen wir so rum, hoffentlich, plötzlich meint, er müsste schwarz werden, dann habe ich als weißer Schaf zu sagen, nö. Aber ich denke, das hat man vorhin bei dem Artikel, oder beim ersten Kapitel mit Leitung, oder was du mir gesagt, da ging es nämlich darum, was ist Gehorsam und was ist Leitung, Autorität. Mhm. Und ich habe gesagt, dass die Autorität Gottes immer eine Autorität ist, die uns niemals in die Knie zwingt. Und wenn ein Gemeindeleiter anfängt, uns zwingend anleiten zu müssen, weil er meint, er muss das so, dann haben wir die Verfolgung zu verweigern. Ja? Wobei ich schwierig finde, was zwischen zu unterscheiden. Wie? Zwischen Gehorsam als ich muss das jetzt unbedingt tun, sonst falle ich vom Heil ab. Oder als Gehorsam als okay, du kriegst halt Gott und weil ich den halt liebe, gehe ich halt nicht. Also ich finde, ich habe ein großes Problem, den Willen Gottes richtig zu erkennen. Was jetzt genau heißt. Ja. Und ich bin da schon sehr oft falsch früher. Deswegen finde ich es sehr schwierig, den richtigen vor falschen Hausen zu machen. Also von dem, der, wo du gesagt hast, wenn der Gemeindeleiter anfängt und also einfach so in die Knie zu bringen, praktisch, ich glaube, dass man kann gar nicht so leicht erkennen, oder wo die Leute auch nicht mitkommen. Also es gibt ja dann Leute, die nicht sind. Ja. Also ich habe vorhin das auch so gesagt, wir sind alle Christen, wir kennen den Herrn. Ja? Wir glauben, der Heilige Geist ist in uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Vielleicht vereinnahme ich da euch, keine Ahnung, das ist nicht meine Absicht, aber als es bei mir, als ich Gemeindeleiter war, Konflikte gab mit vor allem Propheten. Und da gab es eben einmal eine Sache, wo ich wusste, die hat recht, was sie mir sagt. Mhm. Ich habe das innerlich gewusst, die hat recht. Ich konnte es aber nie zugeben. Mhm. Weil ich wusste, wenn ich jetzt einknicke, dann bricht mir meine ganze Autorität weg. Mhm. Dann bin ich der Gelackmeierte und das ist blöd. Mhm. Und wir wissen es in uns drin, ob es richtig ist oder falsch. Wir wissen. Und das ist das Entscheidende, es zuzulassen, okay, hier muss ich zurückstecken oder okay, hier sage ich, was Sache ist. Ja. Also ich denke, dass Gott zu uns spricht, auf jeden Fall. Ob wir das spüren, ob wir das hören, ob uns das jemand anderes sagt, wir wissen. Und wir wissen da intuitiv letztlich, und da müssen wir es halt sehr, sehr aufrichtig sein, wann wir rebellieren. Wissen wir. Ich wusste immer. Ich weiß es auch heute noch. Und wann ich zum Beispiel meine Ausbildung als Theologe oder als Psychologe oder ja, als fast promovierter Theologe mich immer wieder dort auch zurückziehe, ich habe recht. Ja, ich bin gescheiter als du. Das ist totaler Bullshit. Und das habe ich von Luther gelernt und das war im Negativen und hat Gott sei Dank gelernt umzudrehen. Das war nämlich das Faktum, was Luther gemacht hat. Er hat sich hingestellt und gesagt, ich habe Recht. Und ihr habt seit 1500 Jahren nicht Recht. Ja, also er maßt sich an, als Einzelperson, gegen Kaiser und Papst hinzustellen und sagt, Gott sagt mir, ich habe Recht und ihr habt Unrecht. In gewissen Punkten hatte er Recht, auf jeden Fall. Das Gleiche, was er aber für sich in Anspruch nimmt, hat er den Täufern und den Schwärmern, die in der gleichen Zeit entstanden sind, also die Baptisten gibt es schon länger, Mennoniten und so weiter, denen hat er es abgesprochen. Und wie? Er hat sich immer auf seinen promovierten Doktor zurückgezogen. Ich bin Doktor der Theologie, ich muss es ja wohl wissen. Aber die anderen haben auch Theologie studiert. Ja, aber er hat mehr Recht gehabt. Das ist immer das Ding. Er wusste, glaube ich, irgendwann, er rebelliert. Er wusste irgendwann, er müsste gehorsam sein. Er hat es aber nicht getan. Und das ist auch der Grund, warum ich schätze, und ohne dass ich das überpsychologisiere, aber warum er zum Ende so bitter wurde. Er war bitterbös nur noch. Echt? Ja, ganz böse. Und die einzige Frau oder der einzige Mensch, der ihn aufgeregt hat, war seine Frau. Mhm. Also die hat er wirklich geliebt, definitiv. aber wo am Ende, die Schriften, die am Ende von ihm auftauchen, sind einfach nur noch Gitter. Und das ist meine Behauptung, wir spüren es bei mir, wir wissen es eigentlich. Und wir wissen mal in Stunden des Gebets, ich müsste zurückziehen, aber wir können dann auch gar nicht machen. Weil wir zu viel Schiss haben, bloß dazustehen. Genauso geht es mit den Leitenden. Die wissen auch genau, wann sie Scheiße bauen. Sie wissen das hundertprozentig. Aber sie können nicht zurück, weil sie Gesicht verlieren. Na, von beiden Seiten. Von der Gemeinde und von den Leitenden. Leitern. Ja. Nicht von den Leitenden. Bei Fränkisch ist es immer gefährlich, ich weiß. Klar? Noch viel. Danke euch fürs Zuhören. Noch Fragen? Warum ist sowas schwer? Doch, ich überlege gerade. Gewahrsam ist deshalb immer schwer, weil du ein Stück weit dein eigenes Wollen jemand anderes unterstellst. Das ist auch ein schweres Thema. Nein, weil ich weiß nicht, also ich würde sagen, dass es trotzdem, dass man nicht immer hundertprozentig weiß, wo man jetzt praktisch selber über sein Leben entscheiden kann oder wo man jetzt gehorsam sein muss oder so. Weil man kann auch sagen, okay, also ich bin jetzt Christ, ich habe eigentlich kein eigenes Leben mehr oder so eine andere. Also ich kann nicht andersrum, ich habe mein Leben in jemand anderem. Und dann könnte ich doch eigentlich sagen, gut, Gott, wo willst du, dass ich heute Abend hingehe, wo willst du, dass ich welche Marmelade soll ich jetzt essen, welche, keine Ahnung. Deswegen muss man ja irgendwie mal unterscheiden. Es gibt ja, Weil, und deswegen, man kann ja, es kann ja nicht sein, dass man immer sich zurückstecken muss und dass man immer. Für mich hat es schon irgendwann mal, hat mir jetzt sehr gesagt, dass man muss sich nicht um die Sachen kümmern, die man nicht verstanden hat, sondern um die Sachen, die man verstanden hat, und wo man ganz genau weiß, wo das was soll, und sich nicht darin im eigenen Leben. Und dass man nicht verstanden hat, dann ist das einfach nicht eben, wenn man glaubt, das ist nicht halt, also dass man weiß, dass das da ist, da muss ich einfach sagen, da kann man dann gucken, dass man darüber kann. Also ich glaube, man kann schon verstehen, ob man für Himbeer oder Erdbeermarmelade will. Und du kannst dich auf die Knie werfen und sagen, ja, was brauche ich heute für Marmelade, dass es mir gut geht. Also wenn du darauf Bock hast, gerne, aber ich würde es nicht machen. Ich habe halt Bock auf Himbeermarmelade und das ist gut so. Eben, also ich denke, dass das schon mal völlig Latte ist. Du wirst da merken, wann diese Frage aufkommt. Ah, da ist dann die ganze Geschichte mit Berufung meinetwegen drin. Aber so ein großes Fach wollte ich gar nicht aufmachen. Ja. Weil es eigentlich nur, wir waren halt über das Bild, was ist Gemeinde. Ja. Und Berufung ist natürlich auch immer Sache. Wenn Gott mich heute nach Mittelbotswana schickt zum Missionieren im Busch, ich höre stinksauer mit ihm, da will ich nicht hin. Ich habe bei dem da unten nichts verloren, was soll ich da? Und wir haben ja immer noch dieses bescheuerte Bild im Kopf, dass Gott über uns das aufs Leben drauflegt, wo wir am wenigsten Bock haben. Das ist Blödsinn. Ich denke, dass doch, wenn wir Christen sind, wenn unser Leben ihm sowieso gehört, dann wird doch das, was er für unser Leben hat, uns auch zum Herzenswunsch werden, alleine. Traut auf dem Heiligen Geist, was du schickst.